Deutschlandfunk, Rock etc. Die Presse neigt, wie wir wissen, mitunter zu Übertreibungen. Die Musikpresse lebt zum guten Teil sogar davon. Übertreibungen gehören zum Geschäft. 2003 annoncierte ein englisches Blatt eine neue Band mit der Vorhersage, diese Band wird dein Leben verändern. Ob diese Prophezeiung beim Publikum eingetreten ist, wurde nicht überliefert. Unbestreitbar hat die so gelobte Band aber Karriere gemacht. Es geht um Franz Ferdinand, ein Quartett aus Glasgow. Paul Baskerville hat sich die schottische Band mit dem deutschen Namen genauer angehört. Michael von Franz Ferdinand. Es gibt viele erfolgreiche Bands, aber es kommt selten vor, dass eine Gruppe so schnell erfolgreich wird wie Franz Ferdinand. Das selbstbetitelte Debütalbum der Glasgower Band erreichte 2004 Platz 2 in England und Platz 17 in Deutschland. Weltweit haben sie schon mehr als 2 Millionen Platten verkauft. 2004 gewannen sie den Mercury Music Prize, der mit viel Prestige verbunden ist. Es handelt sich nicht um eine herkömmliche Mainstream-Pop-Band, sondern um eine eigenwillige Indie-Band. Als die Gruppe bereits 2003 zum Hype-Thema in der britischen Musikpresse wurde, kamen 40 Labels nach Glasgow, um sich ein Konzert der Band anzusehen. Ganz bewusst entschied sich die Gruppe für das Indie-Label Domino, das etablierte Indie-Stars wie Sabadell, Smog und The Four Tets unter Vertrag hat. Franz Ferdinand fühlen sich trotz ihres Erfolges noch wie eine Underground-Band. Ich sprach mit dem Gitarristen Nick McCarthy. Glasgow's like the underdog somehow. It always has, I suppose. That's what I feel of it anyway. You can't kind of be proud of being from Glasgow somehow. It's not like being, you can't really be proud being from London, I don't think. Really. Man kommt sich wie ein Underdog vor, wenn man aus Glasgow kommt. Das war schon immer so. Man kann darauf stolz sein, daher zu kommen, während man nicht stolz sein kann, aus London zu stammen. Naja, kann man schon, aber das wäre schon peinlich. Es gibt große Flächen in Glasgow, wo Industrien stillgelegt worden sind. Viele Künstler benutzen die alten Fabrikgebäude. So kann Underground-Kunst dort gedeihen. Die Menschen in Glasgow sind extrem kritisch. Deshalb sind wir auch bodenständig geblieben. Wenn man nicht gut ist, kriegt man es deutlich zu spüren. Man wird vom Publikum angepöbelt. Es ist immer spannend, auf einer Bühne in Glasgow zu stehen. Ich liebe Glasgow. Die Leute schreien, kommt, zeigt, was ihr drauf habt. Das hat uns sehr geprägt. Wir wussten, wir konnten uns es nicht leisten, nur unsere Füße anzustarren. Because we knew we couldn't get away with, you know, just staring at our feet or something. Das war der Debütsingle der Band Darts of Pleasure von Franz Ferdinand. Franz Ferdinand haben sich nach dem österreichischen Erzherzog benannt, dessen Ermordung 1914 den Ersten Weltkrieg auslöste. Keine schlaue Idee steckt dahinter, der Bandname klang einfach gut. Die Bandmitglieder lernten sich auf der Kunstschule in Glasgow kennen. Die Gruppe entstand unmittelbar aus der Underground-Szene in Glasgow. Sie besetzten ein altes Lagerhaus, das sie The Chateau nannten. Es war im Prinzip eine illegale Bar. Maler stellten ihre Bilder dort aus und Bands wie Franz Ferdinand traten auf. Das letzte Mal, dass Glasgow einen solchen Underground-Wirbel verursachte, war Mitte der 90er, als Bands wie The Delgados und Mogwai ins Leben gerufen wurden. Franz Ferdinand vertritt eine neue Generation. Es gab in den paar Jahren vor unserer Entstehung einen kleinen Tiefpunkt, was die Glasgower Szene betrifft. Als ich vor 3 Jahren dahin gezogen bin, dachte ich, was ist hier los? Ich dachte, Glasgow sei die Kulturstadt schlechthin. Die Szene lebte irgendwie von der eigenen Vergangenheit. Was neue Musik betraf, gab es nur nervige Typen, die mit ihren Laptops auf der Bühne standen, ohne sich zu bewegen. In den letzten 2 Jahren ist die Szene wieder lebendig geworden. Sowas ist wie ein Zyklus. Nun gibt es eine neue Welle von interessanten Bands. It seems like there's been another cycle. There's another cycle of really interesting bands coming through. Sons and Daughters mit dem Titel Johnny Cash. Sons and Daughters ist eine der neuen interessanten Glasgower Bands, von der Nick McCarthy gerade sprach. Und Sons and Daughters traten im Vorprogramm für Franz Ferdinand auf, als die Band letztes Jahr in Deutschland auf Tour war. Die englische Musikzeitung NME schrieb 2003 über Franz Ferdinand: Diese Band wird dein Leben verändern. Selten ist eine Gruppe so krass gehypt worden. Die Bandmitglieder blieben aber erstaunlich ruhig und sind es immer noch. Sie haben sich nie unter Druck gesetzt gefühlt, hohe Erwartungen zu erfüllen. One of the main things was that we were in Glasgow as well, away from London. Es war ganz wichtig, dass wir in Glasgow waren, weit weg von der zentralen Anlaufstelle London. Ein ganzes Jahr verbrachten wir damit, Songs zu schreiben und um uns über Musik zu unterhalten. Wir traten häufig in Glasgow auf und das Album war komplett fertig, bevor wir einen Plattenvertrag hatten. In Glasgow hatten wir unsere Ruhe, aber inzwischen ist es anders. Viele Leute haben jetzt ihre Augen auf Glasgow geworfen. That's one of the specialities of like the Glasgow scene as well, definitely. But there are a lot of eyes on Glasgow now, I think. Yeah. Matinee von Franz Ferdinand. Zwei erregte Gitarren, gelegentliche Keyboards, Disco-Beats und eher unterkühlter Gesang. Das ist das Erfolgsrezept von Franz Ferdinand. Die Band ist von den Glasgower Post-Punk-Bands The Fire Engines und Joseph K. beeinflusst worden, obwohl Franz Ferdinand deutlich zu jung sind, um diese Bands aus erster Hand zu kennen. Aber es gehört zur Glasgower Bildung dazu, sich mit solchen alten Bands zu beschäftigen. Franz Ferdinands Musik erinnert auch ein wenig an die New Yorker Talking Heads. Talking Heads waren ein seltenes Phänomen, nämlich eine intellektuelle Band, zu der man tanzen konnte. Franz Ferdinands Musik ist ernst und lustig zugleich. Es ist intelligente Gitarrenmusik, zu der man tanzen kann, und Leute tanzen eben gerne. We do take it seriously, like the actual do, making the music, but like at the same time. Wir nehmen die Musik schon ernst, aber wenn wir lachen können, ist es auch gut. Wir wollen keine aufgedrehten Spaßvögel sein, die nur permanent lustig sind. Das wäre schrecklich. Wir wollen auch künstlerischen Biss haben, wobei man gerade das nicht bewusst steuern kann. Ich finde es wichtig, dass wir spontan und natürlich bleiben. Ich mag es sehr, wenn alles auf der Bühne schief geht, wenn wir zum Beispiel anfangen zu improvisieren oder ein Verstärker plötzlich kaputt geht. Das Rock'n'Roll Chaos liebe ich immer. Ich fiel vor kurzem sogar von der Bühne. So natürlich und ungezwungen fingen wir auch in unserem Lagerhaus damals an. Jeder konnte ans Mikrofon und machen, was er wollte. Our lives control. This Fire von Franz Ferdinand. Franz Ferdinand ist zwar die einzige Glasgower Band, die so klingt, wie sie klingt, aber sie sind schon von der Attitüde her mit anderen zeitgenössischen Bands wie die New Yorker Interpol oder The Rapture vergleichbar. Sie waren sogar auf Tour mit Interpol und The Rapture. Und alle drei Bands finden den Vergleich schmeichelhaft und nicht abwertend. Hier ist jetzt Interpol von ihrem zweiten Album Antics mit dem Titel Evil. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial. Interpol mit Evil von dem Album Antics. Nun The Rapture, ebenfalls aus New York City. Und wie ich schon vorhin angedeutet habe, bilden die Bands Franz Ferdinand, Interpol und The Rapture eine Art Basis für die neue Indie-Musik. Und zwar ist die Sichtweise global. Es geht nicht um das alte Konkurrenzdenken Amerika gegen England, sondern sie agieren miteinander. The Rapture kommt zum Beispiel zum ersten Mal nach Deutschland im Vorprogramm für die Manchester Band Doves. Hier ist jetzt The Rapture mit House of Jealous Lovers. Das war The Rapture aus New York City mit The House of Jealous Lovers von dem Album Echoes. Solche Bands sind nicht wirklich originell, aber das Feeling ist sehr frisch und sie klingen nicht abgenutzt oder verbraucht und ihre Leidenschaft für Musik ist deutlich spürbar. Aber nun zurück zu unserem Hauptthema, Franz Ferdinand, und hier ist jetzt wieder der Gitarrist Nick McCarthy. I don't actually like calling ourselves rock. I don't actually see us as a guitar band either, really. I mean, because I don't think we are. Ich bezeichne uns, Franz Ferdinand, ungern als eine Rockband oder als Gitarrenband, obwohl wir zwei Gitarren haben. Ich spiele zwar Noten auf einer Gitarre, aber klassische verzerrte Rockgitarren gefallen mir gar nicht. Als wir das Stück Take Me Out mit dem Tempowechsel schrieben, spielten wir es unseren Freunden vor und es kam gut an. Ehrlich gesagt dachte ich nie, dass das, was wir machen, besonders neu ist. Das, was wir musikalisch machen, ist, wenn man es genau nimmt, ein ganz, ganz altes Format. Man kann aber nicht bewusst versuchen, was Originelles zu schaffen. Well, like you're saying, I mean, if you try to do something new consciously, I don't think it works. I'm just a crosshair. I'm just a shadow. Und das war die größte Hitsingle der Band Franz Ferdinand bisher. Das war das Stück Take Me Out. Auf dem Debütalbum vom letzten Jahr gab es 5 Single-Auskopplungen. 4 davon waren Hitsingles auf der Insel. Und das ist letztendlich das Geheimnis von Franz Ferdinand. Hype hin, Hype her, Glasgow hin, Glasgow her. Die Songs sind einfach sehr gut. Im ausverkauften Docks in Hamburg schaute ich um mich herum und ganz viele Leute kannten die Texte auswendig und ganz viele Leute haben getanzt. I've just been to Berlin and there are like some friends of mine sitting in a cellar like doing music and Ich war gerade bei Freunden in Berlin, die im Keller geprobt haben. Sie saßen vorm PC und setzten einen Drumloop ein und spielten obendrauf und nochmal drauf und nochmal. Und ich fragte, wo ist der verdammte Song? Spielt doch ein verdammtes Lied. Es hat mich richtig irritiert. Ich brauche immer eine Melodie. Das ist die Basis unserer Band. Wir sind zwar sehr rhythmusbewusst, aber mit einem guten Song. Die Verbindung zwischen Rhythmus und Melodie ist unsere Stärke. Rhythm conscious, but with a good song. I think that connection is kind of what we do, I think. Jacqueline was 17, working on a desk when life for appeared above a spectacle, forgot that he had wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from. We'll be right back. Das war Rock etc. mit einer Sendung von Paul Baskerville über die schottische Band Franz Ferdinand.